26. Kapitel. Innstetten holte sie am Bahnhof ab und Rollo lief neben ihnen her, als sie durch den Tiergarten nach Hause gingen. »Ich dachte, du würdest nicht pünktlich kommen.« »Ach, Gerd, ich halte doch Wort, das ist das Erste.« »Immer Wort halten ist sehr viel. Als du die Wohnung mieten solltest, ja, das war etwas anderes.« Aber Innstetten hatte anderes im Kopf. »Unser Berliner Leben fängt jetzt erst an, Effi. Als wir hier eingezogen sind, war die Saison zu Ende. Jetzt kann und soll alles anders werden. Ich habe mir die Namen der Räte notiert, die noch ein Haus machen. Und wir wollen es auch. Und im Winter werden im Ministerium alle sagen, ja, die Frau von Innstetten, das ist doch die Schönste. Ach, Gerd, ich kenne dich gar nicht wieder.« Und wirklich wollte Innstetten ihr Leben ändern. In der ersten Zeit hatten sie nur manchmal Gäste. Vetter Briest kam, Wüllersdorf, ein Kollege und Freund Innstettens, oder auch das junge Ehepaar, das über ihnen wohnte. Die meisten Männer waren im Staatsdienst und die Älteren, unter ihnen, hatten einige Jahre in einer Provinzstadt verbracht. Alle hatten lustige Geschichten aus dem Kleinstadtleben zu erzählen. Und auch Innstetten brachte alle zum Lachen, wenn er von Grieshübler oder Sidonie von Grasenabb sprach. »Auch unserem Major Krampas hätten sie sehen sollen. Ganz Bo und Barbarossa. Meiner Frau hat er ganz besonders gefallen.« »Natürlich«, sagte Wüllersdorf, »denn er hat sicher im Winter Theater gespielt. War er vielleicht auch ein Tenor?« Effi versuchte zu lachen, wie die anderen, aber die Angst, die sie in solchen Momenten wieder hatte, wurde mit der Zeit schwächer. Die Liebe ihres Mannes und die neuen Freundschaften halfen ihr dabei. Bald lernte Effi auch die junge Frau des Ministers kennen, die sie sehr mochte, und in ihrem zweiten Jahr in Berlin wurde Effi auf den Hofball eingeladen, wo der alte Kaiser Wilhelm mit der jungen Frau sprach, von der er schon gehört habe. Da war Kessin endlich weit weg, wie auf einem anderen Stern, wie ein Traum.